Kätzelein, Kätzelein, möchte immer bei dir sein. Möchte nicht alleine sein. Kätzelein, Kätzelein, möchte immer bei dir sein. Möchte auf keinen Fall alleine sein.